am meisten reizt. Dir nichts fragt nach hohem Stande und der Welt, ihr man nicht fand, hab ich gleich kein Gut im Lande, ist doch Gott mein Aufenthalt. Was hilft's doch, viel Güter suchen und in teuren Kot das Geld? Was ist's, auf sein Reichtum pochen, bleibt noch alles in der Welt. Wer will hoch in Lüften fliehen? Mein Sinn strebet nicht dahin. Ich will noch in Himmel ziehen. Das ist meine Teil und Gewinn. Ich ist auf Freude erhauen, er will ihn auf ein Blut, wie wohl dich in deine Traum, als auf Freude in der Not. Sollte ich in wahllos leben, nur zum Dienst der Alten, ist die Schnitz in Ängsten schweben und mir macht den selbst den Land. Alles zeitliche verfehlt, den Anfang das Ende zahlt. Eines nicht.